1. Main Sohn. When do Main Wörter nimmst und Main Gebot in deinem Herzen bewahrst? 2. So dass du der Weisheit aufmerksam zuhörst und dein Herz der Vernunft zunächst. 3. J.A. When du nach Einsicht rufst und dein Stimm nach Vernunft erhebst. 4. When du siey Silber suchst und Weiverborgen Schatze nach erforschst. 5. Dann wirst du die Furcht Jahwehs verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. 6. Denn Jahweh allein verleiht Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Vernunft. 7. Bewahrt den rechtschaffenen Heil und beschützt ihn, die untadelig leben. 8. So dass die Fade des Rechts behütet und den Weg seiner from men bewahrt. 9. Dann wirst du gerechtigkeit, recht und aufrichtigkeit so jeden guten Weg erkennen. 10. Den Weisheit wird in dein Herz einsehen, und Erkenntnis wird deiner Seele angenehm sein. 11. Umsicht wird dich bewahren und Vernunft wird dein Hüter in sein. 12. Damit sie dich vom Weg des Bösen rettet, wo Menschen, die verkürzt reden. 13. Die Fe der Aufrichtigkeit verlassen, im auf den Wegen der Finsternis zu wandeln. 14. Die sich freuen, Boses zu tun, und über schlimm Verdebtheit jubeln. 15. Deren Fade krumm sind und die in ihren Wegen auf abwig geraten. 16. Damit sie dich vor der fremden Frau rettet, wo der Verführerin, die Schmeicheln spricht. 17. Die den Gefahrten ihrer Jugend verlassen und den Bund ihres Gottes Vergessen hat. 18. Den Haus Furzum Tod, und ihr Weg lei ten zu den Schatten der Toten. 19. All die zu gehen, kehren nicht zurück und erreichen die Fade des Lebens nicht. 20. Damit du auf dem Weg der Guten wandelst und die Fade der from men einholst. 21. Den die Rechtschaffenen werden das Land bewohnen, und die Untadeligen werden darin bleiben. 22. Die Gottlosen hingen werden aus dem Land ausgerottet, und die Trulosen werden daraus entfernt.